Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, dass Sie die drei täglichen Mahlzeiten der Insulintrennkost im Biorhythmus Ihres Stoffwechsels zu sich nehmen. Zum Biorhythmus deshalb nun ein paar Worte. Alle Lebewesen und Pflanzen folgen dem natürlichen Lebensrhythmus von Aktivität und Schlaf, also sozusagen Leistungsphase und Regenerationsphase. In der Leistungsphase am Tag benötigt der Mensch die stoffwechselmäßig leicht verwertbaren Kohlenhydrate. Im Schlaf und auch bei der Ausdauerbewegung hingegen nutzt er mehr Fett aus den Fettspeichern. Und dieser Rhythmus ist von außen durch den täglichen Wechsel von hell und dunkel sowie durch die jahreszeitlichen Licht- und Temperaturschwankungen für jeden Menschen vorgegeben. Neben diesem äußeren Biorhythmus gibt es aber auch eine Vielzahl innerer Biorhythmen. Auch sie sind von äußeren Umweltreizen beeinflusst. Unsere inneren Uhren steuern beispielsweise unsere Wachheit, das individuelle Leistungsvermögen, unsere Psyche und die verschiedenen Körperfunktionen, den Stoffwechsel sowie die verschiedenen Fortpflanzungs- und Regenerationsprozesse, die immer wieder aufs Neue ablaufen. Nehmen wir mal das Auge. Sobald es abends dämmert, wird im Auge das restliche Tageslicht gemessen. Spezielle Sehzellen sind durch Nervenbahnen direkt mit unserer inneren Uhr, unserer Zeitzentrale, verbunden. Sie eichen sozusagen die Zellen nach den entsprechenden Lichtverhältnissen der Tages- und Jahreszeit. Dadurch werden die Körperfunktionen an die Bedingungen der Außenwelt nach einem 24-Stunden-Rhythmus angepasst. Jede unserer 70 Billionen Körperzellen besitzt also eine eigene Zelluhr, die von der Zeitzentrale im Gehirn durch Hormone genau an die entsprechende Tageszeit angepasst wird. Eines der wichtigsten Hormone, die diese innere Uhr steuern, ist das Melatonin. Im Zusammenhang mit der Behandlung von Schlafstörungen oder des Jetlags haben Sie vielleicht schon einmal von Melatonin gehört. Es ist nämlich so, je dunkler es wird, umso mehr Melatonin produziert der Körper. Das Melatonin wird dann über den Blutkreislauf zu den Zellen transportiert und signalisiert dort, dass die Nacht bevorsteht. Daraufhin stellen die Zellen ihren Stoffwechsel um. Man könnte sagen, ein Schalter wird umgelegt, und zwar umgelegt vom Leistungsstoffwechsel des Tags auf den Reparatur- und Regenerationsstoffwechsel der Nacht. Denn nur dann können die nötigen Reparaturprozesse in Gang gesetzt werden. Hier kommt das Wachstumshormon ins Spiel. Natürlich ist es erst einmal dafür zuständig, dass wir Menschen wachsen und gedeihen. Doch wenn das Längenwachstum nach der Pubertät abgeschlossen wurde, ist das Wachstumshormon von nun an für die Qualitätssicherung und Erhaltung der Körpersubstanz zuständig. Das heißt, es ist verantwortlich für die Reparatur- und Regenerationsvorgänge in den Zellen und in Geweben, wie Knochen, Knorpel, Muskel- und Eiweißstrukturen. Aber es kann nur mit ganzer Kraft tätig werden und seine Aufgaben erfüllen, wenn wir lange und vor allem auch tief genug schlafen. Die Konsequenz aus der Erkenntnis dieser Körpervorgänge, also die Steuerung der Fettspeicherung und der Fettverbrennung durch Hormone und der Stoffwechselanlage als Nomade oder Ackerbauer, bedeutet im Hinblick auf das Abnehmen: Ernähren Sie sich im Biorhythmus des Stoffwechsels und profitieren Sie dadurch von den Vorteilen der beiden möglichen Stoffwechselanlagen. Und zwar mit Hilfe der Insulintrennkost. Ernähren Sie sich morgens wie ein Ackerbauer und nehmen Sie deshalb ausschließlich Kohlenhydratenergie für den Leistungsstoffwechsel zu sich. Zur Mittagszeit bedarf es keiner Trennkost, denn zu dieser Tageszeit werden Kohlenhydrate und tierisches Eiweiß mit der Insulinreaktion in hohem Maße von der Muskelmasse aufgenommen. Ernähren Sie sich abends wie ein Nomade mit einer Mahlzeit, die vor allem Eiweißbausteine für den nächtlichen Reparatur- und Regenerationsstoffwechsel beinhaltet. Verzichten Sie aber gleichzeitig auf Kohlenhydrate. Dadurch begünstigen Sie das Abschmelzen der Fettdepots.